Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Dubliner von James Joyce. Aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Die Toten 2. Ein Gemurmel im Zimmer lenkte seine Aufmerksamkeit auf sich. Mr. Brown kam aus der Tür und eskortierte galant Tante Julia, die sich auf seinen Arm stützte, lächelte und den Kopf hängen ließ. Auch ein ungleichmäßiges Applaus-Musketenfeuer eskortierte sie bis zum Flügel und verstummte dann allmählich, als Mary Jane sich auf den Hocker niederließ und Tante Julia, die nun nicht mehr lächelte, sich halb umwandte, um ihre Stimme voll in das Zimmer zu richten. Gabriel kannte das Vorspiel, es gehörte zu einem von Tante Julias alten Liedern, bräutlich geschmückt. Ihre kräftige und klare Stimme ging die Läufe, die das Lied verzieren, mit großem Elan an, und obwohl sie sehr schnell sang, ließ sie auch nicht die kleinste Verzierungsnote aus. Der Stimme zu folgen, ohne der Sängerin ins Gesicht zu sehen, war, als empfände und teile man die Erregung raschen und sicheren Flugs. Gabriel klatschte, wie alle anderen, nach Schluss des Liedes laut, und lauter Beifall drang auch von der unsichtbaren Abendtafel her herein. Er klang dermaßen echt, dass Tante Julia eine leichte Röte auf ihrem Gesicht nicht unterdrücken konnte, als sie sich vorbeugte, um das alte, in Leder gebundene Liederbuch, das ihre Initialen auf dem Einband trug, in das Notengestell zurückzulegen. Freddie Mellons, der mit schiefem Kopf gelauscht hatte, um sie besser zu hören, klatschte immer noch, als alle anderen aufgehört hatten, und sprach lebhaft auf seine Mutter ein, die zum Zeichen der Zustimmung ernst und langsam mit dem Kopfe nickte. Als er schließlich nicht mehr klatschen konnte, stand er plötzlich auf und eilte durchs Zimmer zu Tante Julia. Er griff ihre Hand, hielt sie in seinen beiden und schüttelte sie, da ihm die Worte ausgingen oder das Stocken in seiner Rede übermächtig wurde. »Ich habe gerade zu meiner Mutter gesagt«, sagte er, »dass ich sie nie so gut singen gehört habe. Nie. Nein, noch nie war ihre Stimme so schön wie heute Abend, finde ich. Tja, nehmen Sie mir das ab? Es ist die Wahrheit. Auf Ehr und Gewissen, das ist die Wahrheit. Ich habe ihre Stimme nie so frisch und so klar und frisch gehört. Nie.« Tante Julia lächelte breit und murmelte etwas von Komplimenten, als sie ihre Hand aus seinem Griff befreite. Mr. Brown streckte ihr seine offene Hand entgegen und sagte zu den Umstehenden in der Art eines Konferenciers, der seinem Publikum ein Wunderkind präsentiert, »Miss Julia Morgan, meine neueste Entdeckung.« Er lachte selber sehr herzhaft darüber, als sich Freddie Mellons nach ihm umdrehte und sagte, »Also Brown, falls Sie es ernst meinen, Sie könnten schlechtere Entdeckungen machen. Ich kann nur sagen, ich habe Sie nie halb so gut singen hören, solange ich hierher komme. Das ist die lautere Wahrheit.« »Ich auch nicht«, sagte Mr. Brown. »Ich finde, Ihre Stimme hat sich bedeutend entwickelt.« Tante Julia zuckte die Achseln und sagte mit sanftmütigem Stolz, »Vor 30 Jahren hatte ich im Vergleich gar keine so üble Stimme.« »Ich habe Julia oft gesagt«, sagte Tante Kate mit Nachdruck, »dass sie in diesem Chor einfach vergeudet worden ist, aber sie wollte sich das von mir nie sagen lassen. Sie sah sich um, als wolle sie die Vernunft der anderen gegen ein eigensinniges Kind zu Hilfe rufen, während Tante Julia vor sich hinblickte und ein unbestimmtes Lächeln der Erinnerung auf ihrem Gesicht spielte. Nein, fuhr Tante Kate fort, sie wollte sich das von niemand sagen lassen und auf niemand hören und hat sich in diesem Chor Tag und Nacht abgerackert, Tag und Nacht. Um 6 Uhr früh, am Weihnachtsmorgen. Und wofür das alles? Nun, doch wohl zur Ehre Gottes. Nicht wahr, Tante Kate? Fragte Mary Jane, die sich auf dem Klavierhocker umdrehte und lächelte. Tante Kate drehte sich zornig nach ihrer Nichte um und sagte, über die Ehre Gottes weiß ich genug, Mary Jane. Aber ich finde, es ist alles andere als ehrenhaft vom Papst, die Frauen aus den Chören hinauszusetzen, die sich da ihr ganzes Leben lang abgerackert haben, und ihnen kleine Knirpse vor die Nase zu setzen. Wahrscheinlich ist es zum Besten der Kirche, wenn der Papst das macht. Aber es ist nicht gerecht, Mary Jane. Und es ist nicht richtig. Sie hatte sich in Hitze geredet und wäre in der Verteidigung ihrer Schwester fortgefahren, denn es war ein Wunderpunkt für sie. Aber Mary Jane, die sah, dass alle Tänzer zurückgekommen waren, unterbrach beschwichtigend. Also, Tante Kate, du bringst uns in Misskredit bei Mr. Brown, der zur anderen Konfession gehört. Tante Kate wandte sich an Mr. Brown, der über diese Anspielung auf seine Konfession grinste und sagte eilig, »Oh, ich zweifle gar nicht daran, dass der Papst im Recht ist. Ich bin nur eine dumme alte Frau und würde mich nicht unterstehen. Aber es gibt doch so etwas wie gewöhnliche, alltägliche Höflichkeit und Dankbarkeit. Und wenn ich an Julias Stelle wäre, ich würde das Pater Healy geradewegs ins Gesicht sagen.« »Und außerdem, Tante Kate«, sagte Mary Jane, »sind wir wirklich alle hungrig. Und wenn wir hungrig sind, sind wir alle sehr streitsüchtig.« »Und wenn wir durstig sind, sind wir auch streitsüchtig«, setzte Mr. Brown hinzu. »So dass wir jetzt besser zum Abendessen gehen«, sagte Mary Jane, »und die Diskussion nachher zu Ende bringen.« Auf dem Treppenabsatz vor dem Salon fand Gabriel seine Frau und Mary Jane dabei, Miss Ivers zuzureden, dass sie doch zum Abendessen bliebe. Aber Miss Ivers, die den Hut aufgesetzt hatte und gerade ihren Mantel zuknöpfte, wollte nicht bleiben. Sie habe überhaupt keinen Hunger und sei bereits zu lange geblieben. »Nur für 10 Minuten, Molly«, sagte Mrs. Conroy. »Das hält sie doch nicht auf.« »Nur auf einen Happen«, sagte Mary Jane, »nachdem sie so viel getanzt haben.« »Ich kann wirklich nicht«, sagte Miss Ivers. »Ich fürchte, es hat ihnen gar nicht gefallen«, sagte Mary Jane hoffnungslos. »Aber wie, ich schwör's«, sagte Miss Ivers. »Doch jetzt müssen Sie mich wirklich gehen lassen.« »Aber wie kommen Sie nach Hause?«, fragte Mrs. Conroy. »Es ist doch nur ein paar Schritte den Kay hinauf.« Gabriel zögerte einen Augenblick und sagte, »Erlauben Sie mir doch, Sie nach Hause zu bringen, wenn Sie unbedingt gehen müssen.« Aber Miss Ivers machte sich von ihnen los. »Das kommt gar nicht in Frage«, rief sie. »Um Himmels Willen, geht zu eurem Essen und kümmert euch nicht um mich. Ich komme durchaus alleine zurecht.« »Na, Sie sind mir ein komisches Mädchen, Molly«, sagte Mrs. Conroy gerade heraus. »Banacht lief«, rief Miss Ivers lachend, während sie die Treppe hinunterrannte. Mary Jane sah ihr mit verdrossener, fragender Miene nach, während sich Mrs. Conroy über das Geländer lehnte, um die Haustür zu hören. Gabriel fragte sich, ob er die Ursache ihres jähen Aufbruchs sei. Schlechter Laune schien sie jedoch nicht gewesen zu sein. Sie war lachend davongegangen. Er starrte ratlos die Treppe hinunter. In diesem Augenblick kam Tante Kate aus dem Esszimmer gewatschelt und rang vor Verzweiflung fast die Hände. »Wo ist Gabriel?« rief sie. »Wo ist Gabriel bloß? Alle warten sie drinnen. Die Bühne ist frei und keiner, der die Gans schneidet.« »Hier bin ich, Tante Kate«, rief Gabriel plötzlich ganz munter. »Und wenn nötig, schneide ich eine ganze Herde Gänse.« Eine fette, braune Gans lag am einen Ende des Tisches und am anderen Ende lag auf einer Lagerstatt aus geknittertem, mit Petersilienzweigen übersätem Papier ein mit Brotkrumen bestreuter großer Schinken, dessen Außenhaut entfernt und um dessen Knochen eine gefällige Papierkrause gewickelt war, um die herum gewürztes Rindfleisch lag. Zwischen diesen rivalisierenden Tischenden verliefen parallele Reihen von Nebengerichten. Zwei kleine Dome aus Gelee, rot und gelb, eine flache Schale mit Blanc-Manger-Würfeln und roter Konfitüre, eine große grüne blattförmige Schale mit stängelförmigem Griff, auf der rote Weintrauben und geschälte Mandeln lagen, eine dazu passende Schale, auf der ein kompaktes Rechteck aus Smyrna-Feigen lag, eine Schale mit Custard und geriebener Muskatnuss obendrauf, eine kleine Schüssel mit Pralinen und anderen Süßigkeiten in goldenem und silbernem Papier, sowie eine Glasvase, in der einige lange Selleriestängel staken. In der Mitte des Tisches standen, als Wachtposten vor einer Obstschale, die eine Pyramide aus Apfelsinen und amerikanischen Äpfeln aufrecht hielt, zwei gedrungene altmodische Kristallkaraffen, von denen eine Portwein und die andere dunklen Sherry enthielt. Auf dem geschlossenen Klavier stand in einer riesigen gelben Schüssel ein Pudding in Hab-Acht-Stellung. und dahinter befanden sich drei Trupp Stout und Ale und Mineralwasserflaschen, zusammengestellt nach den Farben ihrer Uniformen. Die ersten beiden schwarz mit braunen und roten Etiketten, der dritte und kleinste Trupp weiß mit schrägen grünen Schärpen. Gabriel nahm kühn am Kopfende des Tisches seinen Platz ein, prüfte die Klinge des Tranchiermessers und steckte seine Gabel fest in die Gans. Er war jetzt ganz entspannt, denn er verstand sich aufs Schneiden und genoss nichts so sehr, wie am Kopfende eines reich gedeckten Tisches zu sitzen. »Miss Furlong, was darf ich Ihnen expedieren?« fragte er. »Flügel oder eine Scheibe Brust?« »Nur eine kleine Scheibe Brust.« »Miss Higgins, was möchten Sie?« »Mir ist es gleich, Mr. Conroy.« Während Gabriel und Miss Daly Teller mit Gans und Teller mit Schinken und gewürztem Rindfleisch weiterreichten, ging Lilly von Gast zu Gast mit einer Schüssel heißer, mehliger Kartoffeln, die in eine weiße Serviette gewickelt waren. Das war Mary Janes Einfall gewesen. Und sie hatte auch Apfelmus zu der Gans vorgeschlagen, doch Tante Kate hatte gesagt, dass einfacher Gänsebraten ohne Apfelmus immer gut genug für sie gewesen sei und sie hoffe, nie Schlechteres essen zu müssen. Mary Jane bediente ihre Schüler und achtete darauf, dass sie die besten Scheiben bekamen. Und Tante Kate und Tante Julia öffneten Stout- und Ale-Flaschen für die Herren und Mineralwasserflaschen für die Damen und brachten sie vom Klavier herüber. Es herrschte reichlich Verwirrung und Gelächter und Lärm. Der Lärm von Bestellungen und Umbestellungen, von Messern und Gabeln, von Korken und Glasstöpseln. Sobald er mit der ersten Runde fertig war, begann Gabriel, zweite Portionen zu schneiden, ohne sich selber etwas zu nehmen. Alle widersprachen laut, so dass er als Kompromiss einen langen Zug Stout nahm, denn bei der Arbeit des Schneidens war ihm heiß geworden. Mary Jane setzte sich still zum Essen nieder. Aber Tante Kate und Tante Julia watschelten immer noch um den Tisch, traten einander auf die Fersen, kamen sich in die Quere und gaben einander unbeachtete Anweisungen. Mr. Brown bat sie, sich zu setzen und selber zu essen. Und Gabriel tat desgleichen. Aber sie sagten, dafür bleibe noch Zeit genug, so dass Freddy Mellons schließlich aufstand, Tante Kate griff und unter allgemeinem Gelächter auf ihren Stuhl plumpsen ließ. Als alle reichlich bedacht waren, sagte Gabriel lächelnd, wenn noch jemand etwas Füllung wünscht, wie das gemeine Volk das nennt, so soll er oder sie es sagen. Ein Chor von Stimmen forderte ihn auf, nun selber mit dem Essen zu beginnen, und Lilly kam herbei mit drei Kartoffeln, die sie für ihn aufgehoben hatte. »Also gut«, sagte Gabriel liebenswürdig, während er einen weiteren vorbereitenden Schluck nahm. »Dann vergessen Sie bitte ein paar Minuten lang meine Existenz, meine Damen und Herren.« Er machte sich an sein Essen und nahm nicht an der Unterhaltung teil, mit der die Tafel übertönte, wie Lilly das Geschirr abräumte. Thema der Unterhaltung war die Operntruppe, die gerade im Theater Royal gastierte. Mr. Bartell Darcy, der Tenor, ein junger Mann mit dunkler Haut und einem forschen Schnurrbart, rühmte in hohen Tönen die erste Altistin der Truppe. Aber Miss Furlong meinte, ihr Gesangsstil sei ziemlich vulgär. Freddy Mellons sagte im zweiten Teil der Pantomime im Gaiety, singe ein Negerhäuptling mit einer der besten Tenorstimmen, die er je gehört habe. »Haben Sie ihn gehört?« fragte er Mr. Bartell Darcy über den Tisch hinweg. »Nein«, antwortete Mr. Bartell Darcy unaufmerksam, »weil es mich nämlich«, erklärte Freddy Mellons, »interessieren würde, Ihre Meinung über ihn zu hören. Ich finde, er hat eine großartige Stimme.« »Es braucht Teddy, dass man erfährt, was wirklich etwas taugt«, sagte Mr. Brown ungezwungen zu der Tafel. »Und wieso kann er denn nicht eine gute Stimme haben?« fragte Freddy Mellons scharf. »Etwa, weil er nur ein Schwarzer ist?« Niemand antwortete auf diese Frage, und Mary Jane brachte das Gespräch zurück auf die richtige Oper. Eine ihrer Schülerinnen habe ihr eine Freikarte für Mignon gegeben. Es sei natürlich sehr schön gewesen, sagte sie, aber es habe sie an die arme Georgina Burns erinnert. Mr. Brown konnte noch weiter zurückdenken, an die alten italienischen Truppen, die früher immer nach Dublin gekommen waren, Tietjens, Ilma de Murska, Campanini, die große Trebelli, Giulini, Ravelli, Aramburo. Das waren Zeiten, sagte er, wo man in Dublin noch richtigen Gesang hören konnte. Er erzählte auch, dass der Olymp des alten Royal Abend für Abend brechend voll gewesen war, dass ein italienischer Tenor eines Abends »Lasst mich fallen als Soldat« 5-mal wiederholt und dabei jedes Mal das hohe C geschafft hatte. Und dass die Jungs auf dem Olymp manchmal in ihrer Begeisterung die Pferde von der Kutsche einer großen Primadonna abspannten und sie eigenhändig durch die Straßen zu ihrem Hotel zogen. »Warum gaben sie die großen alten Opern heutzutage nicht mehr?« fragte er. »Die Nora, Lucrezia Borgia.« »Weil sie keine Stimmen mehr dafür zusammenbekämen. Das sei der Grund.« »Ach was«, sagte Mr. Bartell Darcy. »Ich glaube, dass es heute genauso viele gute Sänger gibt wie damals.« »Wo sind Sie denn?« fragte Mr. Brown herausfordernd. »In London, Paris, Mailand«, sagte Mr. Bartell Darcy hitzig. »Ich vermute, dass Caruso zum Beispiel genauso gut, wenn nicht besser ist, als all die Sänger, die Sie erwähnt haben.« »Kann schon sein«, sagte Mr. Brown. »Aber ich darf Ihnen sagen, ich habe da meine Zweifel.« »Ach, was gäbe ich nicht darum, wenn ich Caruso hören könnte«, sagte Mary Jane. »Für mich«, sagte Tante Kate, die an einem Knochen geknabbert hatte, »gab es nur einen Tenor. Der mir gefiel, meine ich. Aber wahrscheinlich hat niemand hier je von ihm gehört.« »Wer war das, Miss Morgan?« fragte Mr. Bartell Darcy höflich. »Er hieß«, sagte Tante Kate, »Parkinson. Ich habe ihn gehört, als er auf dem Höhepunkt war, und ich glaube, er hatte damals den reinsten Tenor, der je der Kehle eines Mannes gegeben war.« »Sonderbar«, sagte Mr. Bartell Darcy, »ich habe noch nicht einmal von ihm gehört.« »Ja, ja, Miss Morgan hat recht«, sagte Mr. Brown. »Ich erinnere mich, von dem alten Parkinson gehört zu haben, aber er liegt viel zu weit zurück für mich.« »Ein schöner, reiner, lieblicher, voller englischer Tenor«, sagte Tante Kate mit Begeisterung. Da Gabriel fertig war, wurde der gewaltige Pudding auf den Tisch transferiert. Das Geklapper der Gabeln und Löffel begann von Neuem. Gabriels Frau tat Puddingportionen auf die Teller und reichte diese den Tisch hinunter. Auf halbem Wege wurden sie von Mary Jane aufgehalten, die sie mit Himbeer- oder Orangengelee oder mit Blancmanger und Konfitüre auffüllte. Der Pudding war Tante Julias Werk, und sie wurde seinetwegen allseits gelobt. Sie selber sagte, er sei nicht braun genug. »Na, ich hoffe, Miss Morgan«, sagte Mr. Brown, »ich bin Ihnen braun genug, denn ich bin ja nicht wahr ganz und gar braun.« Alle Herren, außer Gabriel, aßen aus Höflichkeit Tante Julia gegenüber etwas Pudding. Da Gabriel niemals süße Speisen aß, war der Sellerie für ihn aufgehoben worden. Auch Freddy Mellins nahm einen Selleriestängel und aß ihn zu seinem Pudding. Er hatte gehört, dass Sellerie hervorragend fürs Blut wäre, und er befand sich gerade in ärztlicher Behandlung. Mrs. Mellins, die während des ganzen Essens geschwiegen hatte, sagte, ihr Sohn fahre in etwa einer Woche nach Mount Mallory. Daraufhin redete die Tafel über Mount Mallory, wie kräftigend die Luft dort unten wäre, wie gastfreundlich die Mönche wären und wie sie nie einen Penny von ihren Gästen verlangten. »Und Sie wollen wirklich sagen«, fragte Mr. Brown ungläubig, »man kann da einfach hinfahren und sich einquartieren wie in einem Hotel und herrlich und in Freuden leben, und das kostet einen am Ende keinen Heller?« »Na ja, die meisten spenden etwas für das Kloster, wenn sie abreisen«, sagte Mary Jane. »Ich wünschte, wir hätten so eine Einrichtung in unserer Kirche«, sagte Mr. Brown ungeniert. Er war erstaunt, als er hörte, dass die Mönche niemals sprachen, um 2 Uhr morgens aufstanden und in ihren Särgen schliefen. Er fragte, wozu sie das machten. »Das ist die Ordensregel«, sagte Tante Kate fest. »Na ja, aber warum?«, fragte Mr. Brown. Tante Kate wiederholte, das sei eben die Regel, das sei alles. Mr. Brown schien immer noch nicht zu verstehen. Freddy Mellins erklärte ihm, so gut er konnte, dass die Mönche für die Sünden Buße zu leisten suchten, die all die Sünder in der Welt draußen begangen hätten. Die Erklärung war nicht gerade sehr einleuchtend, denn Mr. Brown grinste und sagte, »Ich finde die Idee ja sehr schön, aber täte nicht ein bequemes Bett mit Sprungfedern dieselben Dienste wie ein Sarg?« »Der Sarg«, sagte Mary Jane, »soll sie an ihre letzte Stunde gemahnen.« Da das Thema so makaber geworden war, wurde es im Schweigen der Tafel begraben, währenddessen man Mrs. Mellons undeutlich und gedämpft zu ihrem Nachbarn sagen hören konnte: »Es sind sehr gute Menschen, die Mönche, sehr fromme Menschen.« Nun wurden die Weintrauben und Mandeln und Feigen und Äpfel und Apfelsinen und Pralinen und Süßigkeiten herumgereicht. Und Tante Julia bat alle Gäste, entweder Portwein oder Sherry zu nehmen. Anfangs lehnte Mr. Bartell Darcy beides ab. Aber einer seiner Nachbarn stieß ihn leicht an und flüsterte ihm etwas ins Ohr, woraufhin er sich sein Glas voll schenken ließ. Als die letzten Gläser vollgeschenkt wurden, verstummte die Unterhaltung langsam. Ein Schweigen trat ein, das nur von dem Geräusch des Weines und dem Rücken der Stühle gestört wurde. Die Jungfern Morken blickten alle drei auf die Tischdecke hinunter. Jemand hüstelte ein paar Mal. Und dann klopften einige Herren zum Zeichen, dass nunmehr um Ruhe gebeten wurde, leicht auf den Tisch. Es wurde ruhig, und Gabriel schob seinen Stuhl zurück und stand auf. Das Klopfen wurde sogleich lauter, zur Ermunterung, und hörte dann ganz auf. Gabriel stützte seine 10 zitternden Finger auf die Tischdecke und lächelte nervös in die Gesellschaft hinein. Da ihm eine Reihe aufwärts gewandter Gesichter begegnete, hob er die Augen zum Kronleuchter. Der Flügel spielte einen Walzer, und er konnte hören, wie die Röcke die Tür zum Salon streiften. Vielleicht standen jetzt draußen im Schnee auf dem Quai Menschen, spähten zu den erleuchteten Fenstern hinauf und lauschten der Walzermusik. Die Luft dort war rein. In der Ferne lag der Park, wo Schnee auf den Bäumen lastete. Das Wellington-Denkmal trug eine glitzernde Schneekappe, die gen Westen über das weiße Feld von 15 Acres funkelte. Er begann. Meine Damen und Herren, es ist mir heute Abend wie in vergangenen Jahren eine sehr schmeichelhafte Pflicht zugefallen. Eine Pflicht indes, der meine mäßige Rednergabe wohl leider allzu wenig gewachsen ist. Nein, nein, sagte Mr. Brown. Doch wie dem auch sein mag, ich kann Sie heute Abend nur bitten, den Willen für die Tat zu nehmen und mir für einige Augenblicke Ihre Aufmerksamkeit zu leihen. Während ich mich bemühe, Ihnen in Worten auszudrücken, was ich bei diesem Anlass empfinde. Meine Damen und Herren, es ist dies nicht das erste Mal, dass wir uns unter diesem gastlichen Dach um diese gastliche Tafel zusammengefunden haben. Es ist dies nicht das erste Mal, dass wir die Nutznießer, oder vielleicht sollte ich besser sagen die Opfer, der Gastfreundschaft gewisser vortrefflicher Damen geworden sind. Er beschrieb mit dem Arm einen Kreis in der Luft und hielt ein. Alle lachten. Oder lächelten Tante Kate und Tante Julia und Mary Jane zu, die vor Freude tief erröteten. Gabriel fuhr kühner fort. Mit jedem neuen Jahr empfinde ich lebhafter, dass unser Land keine Tradition hat, die ihm so zur Ehre gereicht und die es so eifersüchtig hüten sollte, wie die seiner Gastfreundlichkeit. Es ist eine Tradition, die unter den heutigen Völkern einmalig dasteht, soweit meine Erfahrung reicht. Und ich bin an nicht wenigen Orten im Ausland gewesen. Vielleicht würde der eine oder andere sagen, dass sie bei uns eher eine Schwäche ist, als etwas, dessen wir uns brüsten könnten. Doch selbst wenn wir das einräumen, ist es meiner Meinung nach eine fürstliche Schwäche. Und eine, die unter uns hoffentlich noch recht lange gehegt und gepflegt wird. In einem Punkt zumindest bin ich sicher. Solange dieses eine Dach die oberwähnten vortrefflichen Damen beherbergt, und ich wünsche von Herzen, dass es das noch viele lange Jahre tun wird, solange ist auch die Tradition der echten, warmherzigen, höflichen irischen Gastfreundlichkeit, die unsere Vorväter uns überliefert haben und die wir unsererseits unseren Nachkommen überliefern müssen, noch lebendig bei uns. Ein herzhaftes Gemurmel der Zustimmung lief um den Tisch. Es schoss Gabriel durch den Kopf, dass Miss Iwas nicht da war und dass sie unhöflicherweise gegangen war und er sagte mit Selbstvertrauen: »Meine Damen und Herren, eine neue Generation wächst in unserer Mitte heran. Eine Generation, die von neuen Gedanken und neuen Prinzipien geleitet wird. Sie nimmt diese neuen Gedanken ernst und begeistert sich für sie. Und ihre Begeisterung ist, wie ich glaube, selbst wo sie irregeleitet ist, im Großen und Ganzen aufrichtig. Doch wir leben in einer skeptischen und, wenn ich das Wort gebrauchen darf, einer gedankenzerquälten Zeit. Und zuweilen habe ich die Befürchtung, dass dieser neuen Generation gebildet oder übergebildet, wie sie ist, diese Qualitäten der Menschlichkeit, der Gastfreundschaft, des liebenswürdigen Humors, die einer älteren Epoche angehörten, abgehen werden. Als ich heute Abend die Namen all jener großen Sänger der Vergangenheit hörte, da kam es mir vor, muss ich gestehen, als lebten wir in einer weniger weiträumigen Zeit. Jene Epoche könnte ohne Übertreibung eine weiträumige Epoche genannt werden. Und wenn sie auch unwiderruflich dahingegangen ist, so wollen wir doch wenigstens hoffen, dass wir bei einem Beisammensein wie diesem von ihr auch weiterhin mit Stolz und Liebe sprechen, dass wir im Herzen weiterhin das Gedächtnis an jene Toten und von uns gegangenen Großen bewahren, deren Ruhm die Welt freiwillig nicht wird vergehen lassen. »Bravo«, sagte Mr. Brown laut. »Dennoch«, fuhr Gabriel fort und milderte den Ton seiner Stimme, »kommen uns immer bei einem Beisammensein wie diesem traurigere Gedanken in den Sinn. Gedanken an die Vergangenheit, an die Jugend, an Veränderungen, an abwesende Gesichter, die wir heute Abend hier vermissen. Unser Lebensweg ist mit vielen solchen traurigen Erinnerungen übersät, und grübelten wir ständig über sie nach, so fänden wir das Herz nicht unerschrocken, unter den Lebenden weiterzuwirken. Alle haben wir lebendige Pflichten und lebendige Neigungen, die unsere eifrigen Anstrengungen beanspruchen, und zwar zu Recht beanspruchen. Darum will ich nicht bei der Vergangenheit verweilen. Ich will nicht, dass düsteres Moralisieren sich uns hier heute Abend aufdrängt. Hier sind wir für eine kurze Weile beisammen, fern von dem Gewühl und der Hetze unseres Alltags. Wir sind als Freunde hier zusammengekommen, im Geiste der Geselligkeit, in gewissem Maße auch als Kollegen, im echten Geist der Kameraderie und als Gäste der, wie soll ich sie nennen, der drei Grazien der musikalischen Welt von Dublin. Die Tafel brach bei diesem Geistesblitz in Beifall und Lachen aus. Tante Julia bat in vergeblichem Bemühen der Reihe nach, jeden ihrer Nachbarn ihr zu verraten, was Gabriel gesagt habe. »Er sagt, wir sind die drei Grazien, Tante Julia«, sagte Mary Jane. Tante Julia begriff nicht, sah jedoch lächelnd zu Gabriel auf, der in der gleichen Art fortfuhr. »Meine Damen und Herren, ich will gar nicht erst den Versuch machen, heute Abend die Rolle zu spielen, die Paris bei anderer Gelegenheit gespielt hat. Ich will gar nicht erst den Versuch machen, eine Wahl zwischen ihnen zu treffen. Es wäre ein anmaßendes Unterfangen, und es läge jenseits meiner bescheidenen Kräfte. Denn wenn ich sie mir so der Reihe nach ansehe, unsere Hauptgastgeberin selber, deren gutes Herz, deren allzu gutes Herz unter allen, die sie kennen, sprichwörtlich geworden ist, oder ihre Schwester, die mit ewiger Jugend gesegnet zu sein scheint und deren Gesang heute Abend für uns alle eine Überraschung und eine Offenbarung gewesen sein muss, oder last but not least, wenn ich unsere jüngste Gastgeberin bedenke, begabt, heiter, hart arbeitend und die beste Nichte, die man sich nur vorstellen kann, dann, meine Damen und Herren, muss ich gestehen, dass ich nicht wüsste, welcher von ihnen ich den Preis zuerkennen sollte. Gabriel blickte zu seinen Tanten hinunter, und als er das breite Lächeln auf Tante Julias Gesicht bemerkte und die Tränen, die Tante Kate in die Augen gestiegen waren, beeilte er sich, zum Ende zu kommen. Galant hob er sein Glas Portwein, während alle übrigen Gäste erwartungsvoll an ihren Gläsern fingerten, und sagte laut: »Trinken wir also auf alle drei zusammen. Trinken wir auf ihre Gesundheit, ihr Gedeihen, ein langes Leben, Glück und Wohlergehen und dass sie lange die stolze Stellung bewahren, die sie sich in ihrem Berufe selbst errungen haben, und die Ehre und Liebe, die ihnen in unseren Herzen gehören.« Alle Gäste erhoben sich mit dem Glas in der Hand, wandten sich den drei Damen zu, die sitzen geblieben waren, und sangen einstimmig unter der Leitung von Mr. Brown: »For they are jolly gay fellows, for they are jolly gay fellows, for they are jolly gay fellows, which nobody can deny.« Tante Kate machte freimütigen Gebrauch von ihrem Taschentuch, und selbst Tante Julia schien bewegt. Freddy Mellins schlug mit seiner Puddinggabel den Takt, und die Sänger wandten sich wie in einer melodischen Konferenz einander zu, während sie mit Nachdruck sangen: »Unless he tells a lie, unless he tells a lie.« Dann wandten sie sich erneut zu ihren Gastgeberinnen und sangen: »For they are jolly gay fellows, for they are jolly gay fellows, for they are jolly gay fellows, which nobody can deny.« Der folgende Beifall wurde jenseits der Esszimmertür von vielen der anderen Gäste aufgenommen und hob immer wieder von Neuem an, während Freddy Mellins mit seiner hochgereckten Gabel als Obmann amtierte. Die stechende Morgenluft drang in den Flur, wo sie standen, so dass Tante Kate sagte: »Mach doch jemand die Tür zu. Mrs. Mellins holt sich noch den Tod von der Kälte.« »Brown ist draußen, Tante Kate«, sagte Mary Jane. »Brown ist überall«, sagte Tante Kate mit gesenkter Stimme. Mary Jane lachte über ihren Ton. »Aber er ist doch sehr aufmerksam«, sagte sie schalkhaft. »Er kommt einem ins Haus wie das Gas«, sagte Tante Kate im gleichen Ton, »die ganze Weihnachtszeit über.« Diesmal lachte sie selber gutmütig und fügte dann schnell hinzu: »Aber sag ihm, er soll hereinkommen, Mary Jane. Und mach die Tür zu. Oh Gott, hoffentlich hat er mich nicht gehört.« In diesem Augenblick wurde die Haustür weit geöffnet. Mr. Brown kam von der Vordertreppe herein und wollte sich kaputt lachen. Er hatte einen langen grünen Mantel mit Manschetten und Kragen aus einer Astrachan-Imitation an und eine ovale Pelzmütze auf dem Kopf. Er zeigte den verschneiten Quai hinunter, von wo der Klang schrillen, anhaltenden Pfeifens hereingetragen wurde. »Teddy bringt noch alle Dubliner Droschken in Trab«, sagte er. Gabriel trat aus der kleinen Vorratskammer hinter dem Büro, kämpfte sich in seinen Mantel, sah sich im Flur um und sagte: »Ist Greta noch nicht unten?« »Sie zieht sich gerade an, Gabriel«, sagte Tante Kate. »Wer spielt denn da oben?«, fragte Gabriel. »Niemand, sie sind alle weg.« »Nein, Tante Kate«, sagte Mary Jane, »Bartle Darcy und Miss O'Callaghan sind noch nicht weg.« »Jedenfalls klimpert jemand auf dem Flügel«, sagte Gabriel. Mary Jane warf einen Blick auf Gabriel und Mr. Brown und sagte fröstelnd: »Mir wird kalt, wenn ich euch zwei Herren so eingebummelt sehe. Ich möchte eure Heimfahrt zu dieser Stunde nicht vor mir haben.« »Und mir«, sagte Mr. Brown mannhaft, »wäre im Augenblick nichts lieber als ein schöner, munterer Spaziergang auf dem Land oder eine schnelle Wagenfahrt mit einem guten, flinken Traber zwischen den Deichseln.« »Zu Hause hatten wir einen sehr guten Einspänner«, sagte Tante Julia wehmütig. »Der unvergessliche Johnny«, sagte Mary Jane lachend. Auch Tante Kate und Gabriel lachten. »Wieso? Was war denn Besonderes an Johnny?«, fragte Mr. Brown. »Der selige Patrick Morgan, unser Großvater. Heißt das«, erläuterte Gabriel, »in fortgeschrittenen Jahren allgemein als der alte Herr bekannt, war Leimsieder.« »Aber, Gabriel«, sagte Tante Kate lachend, »er hatte eine Stärkemühle.« »Na ja, Leim oder Stärke«, sagte Gabriel, »jedenfalls hatte der alte Herr ein Pferd namens Johnny. Und Johnny arbeitete in der Mühle des alten Herrn und lief immer im Kreis herum, um die Mühle zu treiben. Soweit schön und gut. Aber jetzt kommt der tragische Teil über Johnny.« Eines schönen Tages kam der alte Herr auf den Gedanken, mit der vornehmen Welt zu einer Militärparade im Park auszufahren. »Gott sei seiner Seele gnädig«, sagte Tante Kate mitleidsvoll. »Amen«, sagte Gabriel. So schirrte der alte Herr, wie gesagt, also Johnny an und setzte seinen allerbesten Zylinder auf und legte seinen allerbesten Stehkragen um und kutschierte in großem Stil aus dem Herrensitz seiner Ahnen irgendwo in der Nähe der Back Lane, glaub ich. Alle, selbst Mrs. Mellons, lachten über die Art, wie Gabriel das erzählte. Und Tante Kate sagte, aber Gabriel, er hat doch nun wirklich nicht in der Back Lane gewohnt. Da war nur die Mühle. Aus dem Herrensitz seiner Vorväter, fuhr Gabriel fort, lenkte er Johnny und sein Gespann. Und alles verlief prachtvoll, bis Johnny des Denkmals von König Billy ansichtig wurde. Und ob er sich nun in das Pferd verliebte, auf dem König Billy sitzt, oder ob er meinte, er wäre wieder in der Mühle, jedenfalls begann er, um das Denkmal herumzulaufen. Gabriel schritt in seinen Galoschen, unter dem Gelächter der anderen, im Flur im Kreise herum. »Ein ums andere Mal ging er im Kreis«, sagte Gabriel. »Und der alte Herr, der ein sehr großspuriger alter Herr war, war höchlich erbost. Weiter, Sir. Was soll das heißen, Sir? Johnny! Johnny! Höchst ungewöhnliches Verhalten. Begreife das Pferd nicht.« Das schallende Gelächter, das Gabriels Wiedergabe des Vorfalls folgte, wurde von lautem Klopfen an der Haustür unterbrochen. Mary Jane lief schnell hin, um sie zu öffnen, und ließ Freddy Mellons ein. Freddy Mellons, den Hut weit zurückgeschoben und die Schultern vor Kälte hochgezogen, keuchte und dampfte nach seinen Anstrengungen. »Ich konnte nur eine Droschke auftreiben«, sagte er. »Ach, wir finden schon irgendwo am Quai noch eine«, sagte Gabriel. »Ja«, sagte Tante Kate. »Besser, wir lassen Mrs. Mellons nicht länger im Zug stehen.« Ihr Sohn und Mr. Brown halfen Mrs. Mellons die Treppe vor dem Haus hinab und hieften sie nach vielen Manövern in die Droschke. Freddy Mellons kletterte nach ihr hinein und verbrachte längere Zeit damit, sie auf ihrem Platz unterzubringen, während Mr. Brown ihm mit Rat zur Seite stand. Endlich war sie bequem untergebracht und Freddy Mellons bat Mr. Brown zu sich in die Droschke. Es gab eine Menge wirres Gerede, und dann stieg Mr. Brown in die Droschke. Der Droschkenkutscher legte sich seine Decke über die Knie und beugte sich herunter, um die Adresse zu erfahren. Die Verwirrung wurde größer, und der Kutscher erhielt verschiedene Anweisungen von Freddy Mellons und Mr. Brown, die beide ihren Kopf aus anderen Fenstern der Droschke steckten. Die Schwierigkeit bestand darin, zu ermitteln, wo Mr. Brown unterwegs abgesetzt werden sollte, und Tante Kate, Tante Julia und Mary Jane halfen der Diskussion von der Türschwelle aus mit wechselseitigen Anweisungen und Widersprüchen und reichlichem Lachen nach. Freddy Mellons hatte das Lachen der Sprache beraubt. Alle Augenblicke steckte er unter großer Gefahr für seinen Hut den Kopf aus dem Fenster und zog ihn wieder ein, um seine Mutter vom Fortgang der Diskussion zu unterrichten, bis Mr. Brown, das allgemeine Lachen überdröhnend, schließlich dem verdutzten Kutscher zurief. »Kennen Sie Trinity College?« »Ja, Sir«, sagte der Kutscher. »Gut. Fahren Sie knallhart ans Portal von Trinity College«, sagte Mr. Brown, »und dann sagen wir Ihnen, wie es weitergeht. Haben Sie jetzt kapiert?« »Jawohl, Sir«, sagte der Kutscher. »Also, was das Zeug hält zum Trinity College?« »Jawohl, Sir«, rief der Kutscher. Die Peitsche setzte das Pferd in Trab, und zu einem Chor von Lachen und Abschiedsgrüßen rasselte die Droschke über den Quai davon. Gabriel war nicht mit den anderen zur Tür gegangen. Er stand im dunklen Teil des Flurs und spähte die Treppe hinauf. Eine Frau stand etwas unterhalb des ersten Treppenabsatzes, auch sie im Schatten. Er konnte ihr Gesicht nicht sehen, aber er sah die terrakottafarbenen und lachsroten Applikationen auf ihrem Rock, die der Schatten schwarz und weiß wirken ließ. Es war seine Frau. Sie lehnte am Geländer und hörte auf etwas. Ihre Reglosigkeit erstaunte Gabriel, und er strengte sein Ohr an, um auch zu lauschen. Aber er konnte wenig hören. außer dem lauten Lachen und Disputieren vor der Haustür, ein paar Akkorden, die auf dem Flügel angeschlagen wurden, und ein paar Tönen, die eine Männerstimme sang. Er stand reglos in der Düsternis des Flurs, versuchte, das Lied zu erkennen, das die Stimme sang, und spähte zu seiner Frau hinauf. In ihrer Haltung lagen Anmut und Geheimnis, als sei sie ein Symbol für irgendetwas. Er fragte sich, wofür eine Frau, die im Schatten auf der Treppe steht und ferner Musik lauscht, wohl ein Symbol sei. Wäre er Maler, so würde er sie in dieser Haltung malen. Ihr blauer Filzhut würde die Bronze ihres Haares von der Dunkelheit abheben und die dunklen Applikationen auf ihrem Rock würden die hellen abheben. Ferne Musik würde er das Bild nennen, wäre er Maler. Die Haustür wurde geschlossen und Tante Kate, Tante Julia und Mary Jane kamen immer noch lachend den Flur entlang. »Ist Freddy nicht schrecklich?« fragte Mary Jane. »Er ist wirklich schrecklich.« Gabriel sagte nichts, sondern zeigte die Treppe hinauf, dorthin, wo seine Frau stand. Jetzt, da die Haustür geschlossen war, konnte man Stimme und Flügel deutlicher hören. Gabriel hob die Hand, um Ruhe zu bitten. Das Lied schien in der alten irischen Tonart gehalten, und der Sänger schien seiner Worte wie seiner Stimme unsicher zu sein. Die Stimme, von ihrer Ferne und der Heiserkeit des Sängers klagend gemacht, illuminierte schwach den Gang des Liedes zu Worten, die Kummer ausdrückten. »Ach, Regen fällt auf mein schweres Haar, und der Tau netzt meine Haut, mein Kind, es liegt so kalt. Ach«, rief Mary Jane, »Bartle Darcy singt, und er wollte den ganzen Abend lang nicht. Ich werde ihn dazu kriegen, dass er noch ein Lied singt, ehe er geht.« »Ach, bitte, Mary Jane«, sagte Tante Kate. Mary Jane eilte an den anderen vorbei und lief zur Treppe, doch bevor sie sie noch erreichte, hörte der Gesang auf, und der Flügel wurde jäh zugeklappt. »Ach, wie schade«, rief sie. »Kommt er runter, Greta?« Gabriel hörte seine Frau »Ja« sagen und sah sie die Treppe herab auf sie zukommen. Einige Schritte hinter ihr kamen Mr. Bartle Darcy und Miss O'Callaghan. »Ach, Mr. Darcy«, rief Mary Jane, »es ist richtig gemein von Ihnen, so abzubrechen, wo wir Ihnen doch gerade verzückt zugehört haben.« »Ich habe ihm den ganzen Abend über zugesetzt«, sagte Miss O'Callaghan, »und Mrs. Conroy auch. Aber er hat gesagt, er hat eine fürchterliche Erkältung und kann nicht singen.« »Ach, Mr. Darcy«, sagte Tante Kate, »da haben Sie aber ganz schön geflunkert.« »Merken Sie denn nicht, dass ich krächze wie ein Rabe«, sagte Mr. Darcy schroff. Er ging schnell in die Kammer und zog sich den Mantel an. Die anderen, verblüfft über seine groben Worte, wussten nicht, was sie sagen sollten. Tante Kate runzelte die Stirn und bedeutete den anderen durch Zeichen, das Thema fallen zu lassen. Mr. Darcy in der Kammer umwickelte sorgfältig seinen Hals und sah finster drein. »Es ist das Wetter«, sagte Tante Julia nach einer Pause. »Ja, alle sind erkältet«, sagte Tante Kate bereitwillig. »Alle.« »Es heißt«, sagte Mary Jane, »dass wir seit 30 Jahren nicht mehr solchen Schnee gehabt haben. Und heute früh habe ich in der Zeitung gelesen, dass es Schneefall in ganz Irland gibt.« »Ich sehe Schnee so gern«, sagte Tante Julia wehmütig. »Ich auch«, sagte Miss O'Callaghan. »Ich finde, Weihnachten ist nie Weihnachten, wenn kein Schnee liegt.« »Aber der arme Mr. Darcy hat nichts für Schnee übrig«, sagte Tante Kate lächelnd. Mr. Darcy kam fertig eingemummt und zugeknöpft aus der Kammer und erzählte ihnen in reuigem Ton die Geschichte seiner Erkältung. Alle gaben ihm Ratschläge und sagten, es sei jammerschade, und drangen in ihn, mit seiner Kehle in der Nachtluft ja vorsichtig zu sein. Gabriel beobachtete seine Frau, die sich an dem Gespräch nicht beteiligte. Sie stand unmittelbar unter der staubigen Lünette, und die Gasflamme beleuchtete die satte Bronze ihres Haares, das er sie einige Tage zuvor am Feuer hatte trocknen sehen. Ihre Haltung war immer noch die gleiche, und sie schien der Unterhaltung um sich herum nicht gewahr zu sein. Schließlich wandte sie sich zu ihnen um und Gabriel sah, dass auf ihren Wangen Farbe war und dass ihre Augen glänzten. Eine jähe Freudenflut sprang in seinem Herzen auf. »Mr. Darcy«, sagte sie, »wie heißt das Lied, das Sie gesungen haben?« »Es heißt die Dirn von Ochrim«, sagte Mr. Darcy. »Aber es war mir nicht mehr richtig gegenwärtig.« »Wieso? Kennen Sie es?« »Die Dirn von Ochrim«, wiederholte sie. »Ich konnte mich nicht an den Titel erinnern.« »Es ist ein sehr hübsches Lied«, sagte Mary Jane. »Ich finde es schade, dass Sie heute Abend nicht bei Stimme waren.« »Bitte, Mary Jane«, sagte Tante Kate, »belästige Mr. Darcy nicht. Ich will nicht, dass er belästigt wird.« Da sie sah, dass alle aufbruchsbereit waren, brachte sie sie an die Tür, wo man sich gute Nacht wünschte. »Also gute Nacht, Tante Kate, und vielen Dank für den schönen Abend. Gute Nacht, Gabriel. Gute Nacht, Greta. Gute Nacht, Tante Kate, und vielen, vielen Dank. Gute Nacht, Tante Julia. Ach, gute Nacht, Greta. Ich hatte dich gar nicht gesehen. Gute Nacht, Mr. Darcy. Gute Nacht, Miss O'Callaghan. Gute Nacht, Miss Morgan. Nochmals gute Nacht. Gute Nacht allerseits. Gute Heimfahrt. Gute Nacht. Gute Nacht.« Dubliner von James Joyce aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Die Toten 2. Mit Karin Anselm, Bibiana Beglau, Peter Fricke, Silvester Groth, Paul Herwig, Brigitte Hobmeier und Thomas Thieme. Ton und Technik: Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion: Katharina Agathos, Herbert Kapfer.